Streck deine Hände aus zu ihm und bet ihn an. Bet ihn an. Er ist der Herr. Der Herr über alles. Er ist es, der Himmel und Erde erschaffen hat. Er ist es, der sich aus Liebe hingegeben hat für dich. Er allein ist würdig. Er allein ist es, den wir anbeten dürfen. Oh, er ist die Herrlichkeit. Er ist alles in allem. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist, er war und er wird für immer sein. Es ist Jesus. Jesus, unser Herr. Oh, lasst ihn uns anbeten. Lasst ihn uns anbeten. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Du bist würdig. Und wir beugen unsere Knie vor dir, Herr Jesus. Und wir beten dich an. Wir beugen uns vor dir, Herr Jesus. Und geben dir alles hin. Und sagen danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, dass du da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du wehst. Oh, danke, Herr. Das Meer. Mehr von dir, mehr von dir, mehr. Da ist Feuer, da ist frisches, neues Feuer. Oh, danke, Herr. Fall mit deinem Feuer, fall mehr und weh, weh, weh, weh. Nimm alles ein, jeden einzelnen Bereich unseres Lebens. Nimm alles ein, Heiliger Geist, komm mehr und weh. Fall mehr mit deinem Feuer, wir brauchen dich, Herr, wir brauchen dich. Komm und fall, fall, fall mit deinem Feuer. Oh, danke, Herr. Oh, ich hab Jesus gesehen, der ist irgendwie so einen Gang entlang gelaufen und dann hat er einen Schlüssel genommen und hat die Tür aufgemacht, hat sie aufgeschlossen und hat sie aufgemacht und in diesem Raum war alles voller Licht. Es war alles, es war so strahlend hell und ich habe gesehen, wie dieses Licht, diese Herrlichkeit rausgeflossen ist, ja. Sie ist rausgeflossen aus diesem Raum und hat alles eingenommen. Danach habe ich einfach Jesus gehört, wie er gesagt hat, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit. Und gleichzeitig hat er aber auch gesagt, wo finde ich Herzen, ja? Wo finde ich Herzen von der ersten Liebe? Wo finde ich Herzen, die hungrig sind? Wo finde ich Herzen, die danach sich ausstrecken, ja? Die danach sich ausstrecken. Und ich glaube einfach, wir dürfen uns heute Morgen ausstrecken nach dieser Herrlichkeit. Wir dürfen uns ausstrecken nach neuem, ja? Sei einfach hungrig, sei einfach hungrig. Er hat es aufgeschlossen. Ich glaube, es ist alles da, was du brauchst. Aber sei hungrig und streck dich aus. Streck dich aus. Streck dich aus. Weg mit jeder Lauheit. Weg mit allem. Allem, was nicht da dahin gehört. Ja, streck dich aus. Streck dich aus. Streck dich aus. Oh, fließe. Fließe. Fließe. Oh, fließe. Ich hab einfach gerade noch den Eindruck, bevor wir weitergehen, ich glaube, es sind noch Herzen hier, die in letzter Zeit einfach andere Prioritäten gesetzt haben. Ja? Und ich glaube einfach, wir sollten heute wirklich geschlossen und gemeinsam einfach ziehen, ja, hungrig ziehen. Und deswegen möchte ich zuerst einmal nochmal kurz beten. Herr, vergib uns, da wo Lauheit in unser Leben reingekommen ist. Herr, vergib uns, wo wir nicht mehr diesen Hunger hatten, wo wir nicht mehr in dieser ersten Liebe gelebt haben. Herr, aber wir wollen heute Morgen, wollen wir umkehren, ja, wir wollen umkehren. Wir wollen dich, Herr, wir wollen dich erleben. Wir wollen diese Herrlichkeit erleben. Wir wollen sie von Himmel hier auf die Erde ziehen, ja. Wir wollen mehr von dir, Herr. Wir wollen mehr von dir. Komm du mit deinem Feuer. Komm du mit mehr. Komm du mit deiner ganzen Herrlichkeit, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Komm, Herr. Komm, Herr. Komm. Komm. Komm. Streck dich aus. Streck dich aus. Sag ihm ganz konkret, ich brauche dich, Herr Jesus. Ich brauche dich. Ich gehe zurück in diese erste Liebe. Vergib mir da, wo ich abgewichen bin. Ich brauche mehr von dir. Mehr von dir. Mehr von dir. Komm du mit deinem Feuer auf mich. Nimm du mich ein. Nimm du mich ein. Ganz, Herr Jesus. Ganz, Herr Jesus. Ich tue alles von mir weg. Komm du. Komm du. Und nimm alles von mir ein. Jeden Bereich meines Lebens. Komm. Komm mit neuem Feuer. Komm. Fall mit neuem Feuer jetzt. Oh. Ja, lass die Herzen, lass sie brennen, Herr Jesus. Lass mein Herz brennen, Herr Jesus. Lass jedes Herz brennen, auch am Livestream. Ich sage, brennende Herzen spreche ich rein. Bei jedem Einzelnen, hier und am Livestream. Brennende Herzen. Oh, danke, Herr. Halleluja. Oh, danke. Ich gebe das jetzt einfach mal so weiter und ich glaube, wir sollten das tun. Ich habe ein Bild gesehen und ich möchte dich einfach bitten, wenn du sagst, ich möchte reingehen, ich will mehr, ich will neues Feuer, ich will das, ich will diese Leidenschaft weiterzugehen. Ich habe gesehen, wie wir alle wirklich auf die Knie gegangen sind, wie Jesus um uns herum bei jedem Einzelnen die Hand aufgelegt haben, wie Engel im ganzen Raum verteilt waren. Sie haben, ja, ich weiß nicht, Trompeten und keine Ahnung, verschiedenste Instrumente hatten sie und einfach dazu gespielt haben. Und ich glaube einfach, wir sollten das jetzt tun. Wenn du sagst, ich will mehr, und wenn du kannst, dann geh auf deine Knie. Oh, Herr Jesus. Herr Jesus, unser Herz gehört dir. Komm du, entzünde es neu. Noch mehr. Das sind brennende Herzen, das sind viele brennende Herzen. Aber wir brauchen mehr. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger nach dir, Herr Jesus. Komm, komm und touch uns. Touch jeden Einzelnen, berühr uns. Berühr unser Herz noch mehr. Wir wollen tiefer gehen, tiefer hinein. Rüste du uns aus für das, was jetzt kommt. Und das ist die größere Herrlichkeit. Oh, danke, Herr. Und ich sehe gerade, wie Jesus bei jedem Einzelnen die Hand auflegt. Er sagt zu jedem Einzelnen, ich liebe dich und ich zähle auf dich. Ich brauche dich. Das Ende ist nahe. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Und ich rüste dich aus. Halleluja. Ich sehe, wie die Engel Öl ausschütten über uns alle. Und ich höre immer wieder, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit aufzustehen. Jetzt ist die Zeit für Zeichen und Wunder in einer nie dagesehenen, ja, Menge, Fülle, Kraft und Stärke. Oh Herr, wir brauchen mehr von dir. Füll uns noch mehr. Gleichzeitig sehe ich auch, wie diese Herrlichkeit, dieser Strom, alles Alte von dir wegwischt. Alles, was noch da ist an Befleckung oder was auch immer, es wird weggewaschen. Es ist eine neue Reinheit da, in dir, auf dir. Und ich sehe, wie dieser Liebestrom durch deine Herzen läuft. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Da ist auch Heilung jetzt im Raum. Ich sehe eine Frau mit Nervenschmerzen. Du hast immer wieder so gereizte Nerven und ja, dadurch auch Schmerzen, und es wird jetzt geheilt. Jesus berührt dich gerade jetzt. Knie kommen wieder in göttliche Ordnung. Seelen, die noch in Trauer sind, kommen jetzt zur Freude. Da kommt ein neuer Strom rein. Jede Trauer wird in dieser Herrlichkeit weggewischt. Und Gott sagt, es ist vergangen. Schau nach vorne. Ich habe die beste Zukunft für dich. Ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Uns noch mal aufstehen und lasst ihn uns einfach noch mal anbeten, weil ich glaube einfach, du hast heute Morgen was, eine Substanz empfangen, die vorher noch nicht da war. Es ist wie so ein neuer Raum, der aufgegangen ist, und lasst uns wirklich noch mal jetzt in den Lobpreis einsteigen, ihm danken, ihn loben und ihn preisen. Halleluja. Shidarararaba shandarararaha. Shibababa siyalalalalalama ma shirarara. Shirararama siyo. Be blessing in glory and honor. Und jetzt dürft ihr die Plätze einnehmen. Und wenn ihr noch jemanden unterwegs seht, sagt: Jesus liebt dich so sehr. Halleluja. Ja, Jesus liebt dich so sehr. Oh, er liebt uns alle so sehr. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. So gut, wow. Gegenwart Gottes ist so stark da. Halleluja. Preis den Herrn. Jesus ist hier. Weißt du, es ist so wichtig, wenn Jesus mit seiner Gegenwart da ist, dann lass ihn nicht an dir vorübergehen. Amen. Lass ihn nicht vorübergehen. Ja, wie die Jünger von Emmaus, als Jesus mit ihnen ging, da kommt diese Situation, wo er weitergehen wollte, aber die Jünger sagt: Nein, geh nicht weiter, sondern bleib bei uns. Sag mal, bleib bei mir, Jesus. Also jetzt ist nicht die Zeit, ihn vorübergehen zu lassen. Jetzt ist nicht die Zeit, ihn weitergehen zu lassen, sondern jetzt ist die Zeit, ihn in dein Haus hineinzubitten und zu sagen: Jawohl, bleib bei uns, Herr. Ja, es wird Abend in der Welt und der Tag hat sich geneigt, aber Jesus, du sollst in uns wohnen und dein Licht scheint in unserem Leben. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Ich habe zum Anfang noch kurz einen Tipp für alle Frauen, und zwar: Das beste Mittel, einen Mann dazu zu bringen, etwas zu tun, was er zuerst nicht tun will, ist einfach anzudeuten, dass er vielleicht zu alt dafür ist. Amen. Guter Tipp, oder? Preis den Herrn. Okay. Und dann habe ich noch die Geschichte von einem jungen Mann namens Kowalski, der sich für eine Buchhalterausbildung, abgeschlossen hat und sich bewirbt bei einer Stelle, gut bezahlte Stelle, hat Vorstellungsgespräch. Der Firmenchef stellt ihm verschiedene Fragen und am Ende stellt er ihm die Frage: Wie viel ist 3 mal 7? Und Kowalski ganz schnell antwortet: 22. Und okay, manche haben jetzt noch nachgerechnet, kann seinen Taschenrechner auspacken. Und nachdem er gegangen ist, das Gespräch verlassen hat, wird ihm plötzlich deutlich: Oh, ich habe die falsche Antwort gegeben. Oh mein Gott, ich werde die Stelle wahrscheinlich nicht bekommen. Aber 2 Wochen später bekommt er einen Brief, wo drin steht, dass er die Stelle bekommt. Und er ist natürlich sehr überrascht und will eigentlich nicht so gern nachfragen, aber er ist doch zu neugierig einfach. Ja. Ich meine, geschenken Go schaut man nicht ins Maul, aber er ist zu neugierig, um nicht nachzufragen. Und er fragt den Chef und sagt, fragt ihn, warum er denn die Stelle bekommen hat, obwohl er so eine leichte Frage falsch beantwortet hat. Und der Chef zuckt so mit den Schultern und sagt: Na, Sie waren halt am nächsten dran. Okay. Halleluja. Und dann habe ich noch ein gutes Wortspiel vom Joni. Der Joni ist ein super kreativer Witzerfinder. Wo ist er, der Joni? Im Lobpreis, ja genau, super kreativer Witzerfinder. Es gibt ja jetzt verschiedene Generationen, Gen Y, Gen X, Gen Z ist jetzt gerade aktuell, die verschiedenen Namen für die verschiedenen Generationen. Und Joni hat die Frage gestellt: wie heißt die Generation von Adam und Eva? Gute Frage. Also die erste Generation, wie heißt die? Ganz einfach, Genesis. Genesis. Halleluja. Amen. Ja. Gebt meinem Joni einen kräftigen Applaus. Okay. Halleluja. Ihr Lieben, das letzte Mal in meiner Predigt, letzte Woche hatten wir ja Konferenz, aber in meiner Predigt vor 2 Wochen habe ich gesprochen über die herrliche Gemeinde. Sag mal, die herrliche Gemeinde. Und wir haben letztes Wochenende während der Konferenz haben wir noch viel, viel mehr gehört, einfach über die Herrlichkeit, die Gott für seine Gemeinde vorbereitet hat, über die verschiedenen Räume der Herrlichkeit, die er uns gegeben hat, damit wir sie anzapfen sozusagen im Geist. Ja, die Räume der Wunder zum Beispiel, verschiedene Räume der Wunderwirksamkeiten, aber auch Räume, in denen sich übernatürliche Herrlichkeit Wege für uns auftun und freisetzen. Jetzt am Donnerstag in der Glory Life Schule haben wir uns verbunden mit diesem Geist des Rates. Ja, das ist ja Jesaja 11, Vers 2, der Geist des Rates. Das heißt, wir haben sozusagen im Geist eine himmlische Zweitmeinung eingeholt, ja, aus dem Raum der Herrlichkeit für eine Situation. Vielleicht brauchst du auch noch, du hast vielleicht eine Erstmeinung gehört von deinem Arzt oder von deinem Banker oder von wem auch immer in Bezug auf deine Umstände und deine Situation. Aber vielleicht brauchst du noch eine himmlische Zweitmeinung. Und ich sage dir, wenn das der Fall ist, verbinde dich einfach im Geist mit diesem Geist des Rates und er wird dir etwas sagen oder zeigen und er wird dich verbinden einfach mit den übernatürlichen Herrlichkeitswegen Gottes. Weil Gott hat seine Gemeinde nicht dafür bestimmt, einfach nur auf natürlichen Wegen, so wie alle Welt unterwegs zu sein, gemäß dem, was die Welt sagt, gemäß den Umständen, gemäß dem, was der Verstand sagt, gemäß dem, was die Wissenschaft alleine sagt, sondern er hat uns bestimmt, auf übernatürlichen Herrlichkeitswegen unterwegs zu sein. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist bestimmt für Herrlichkeitswege. Also wir haben uns mit diesen Räumen der Herrlichkeit verbunden und wir haben uns insbesondere auch letztes Wochenende mit dem höchsten Raum verbunden in der Herrlichkeit Gottes, welches der Raum der Liebe ist. Amen. Die Liebe ist die größte. Die Liebe ist der höchste Raum, ist die höchste Dimension in Gott. Und wir haben gesehen, ja, wir haben uns bewusst gemacht, dass wir als Gemeinde Jesu bestimmt sind, aus diesem Raum der Liebe heraus zu leben und tatsächlich als herrliche Gemeinde die Herrlichkeit Gottes, die im Himmel ist, mehr und mehr auch hier auf die Erde zu bringen. Amen. Seit 2000 Jahren betet die Kirche Jesu Christi, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also ist es an der Zeit, dass wir als Gemeinde auch mal langsam glauben, dass dieses Gebet erhört wird. Amen. Dass also somit der Himmel tatsächlich durch uns auf die Erde kommt. Und das hängt damit zusammen, dass es passieren kann, ist der entscheidende Schlüssel. Ist eine Gemeinde, die sich tatsächlich verbunden hat mit den Räumen der Herrlichkeit. Eine herrliche Gemeinde, die sich verbunden hat mit diesen übernatürlichen Dimensionen, die in Gott für uns vorbereitet sind. Wir sind dazu bestimmt, verbunden zu sein mit dem, was droben ist und von dem, was droben ist, hier auf der Erde wirksam zu werden. Wir sind bestimmt, vertikal in Verbindung mit Gott zu sein und horizontal mit den Nöten und Problemen der Menschen hier auf der Erde, ihnen zu begegnen und ihnen zu dienen in der Liebe. Amen. In der Liebe. Weißt du, und da möchte ich heute weiter anknüpfen, weil Gott hat seiner Gemeinde diese Herrlichkeit, ja, die ja dieselbe Herrlichkeit ist, die Jesus vom Vater bekommen hat. Da ist euch das bewusst. Ja? Johannes 17, 22. Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Ja? Diese Herrlichkeit, die Jesus uns gegeben hat, ist nicht dafür bestimmt, nur dass wir uns als Gemeinde einfach nur daran für uns delektieren und uns darin suhlen sozusagen und darin wow und genießen und sagen, wow, wie herrlich ist seine Herrlichkeit auf der Gemeinde, sondern diese Herrlichkeit ist uns gegeben, David hat es letzten Sonntag auch schon gesagt, diese Herrlichkeit ist uns dafür gegeben, dass sie durch uns von oben vertikal durch uns horizontal hier auf der Erde weiterfließt. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, die Liebe soll durch dich weiterfließen. Das heißt, sie soll die Welt um uns herum positiv verändern. Weißt du, die Liebe ist die stärkste verändernde Kraft hier auf dieser Erde. Die Liebe ist die stärkste, weltverändernde Kraft hier auf dieser Erde. Die Liebe, wie Jesus uns geliebt hat. Und diese Liebe soll sich horizontal freisetzen. Der Leib Christi, die herrliche Gemeinde, ist dafür bestimmt, diese Welt zu beeinflussen mit den Dingen des Himmels. Ist dafür bestimmt, wirklich eine Kraft zu sein in dieser Welt. Also wir müssen dafür nicht die Mehrheit unbedingt sein, aber wir müssen eine Kraft sein. Wir müssen ausgerichtet sein auf diese Herrlichkeit Gottes. Und wir müssen ausgerichtet sein darauf, diese Herrlichkeit durch uns fließen zu lassen. Amen. Nicht nur uns um uns selber zu drehen und uns selber wohlzufühlen, sondern diese Herrlichkeit fließen zu lassen nach draußen. Zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Zu deinen Arbeitskollegen, zu deinen Nachbarn, zu deinen Freunden, zu deinen Verwandten, zu deinen Bekannten. Überall hineinfließen lassen in die Gesellschaft, auch durch Initiativen, die Gott uns gibt. Zum Beispiel Initiativen für alte Menschen, für junge Menschen. Initiativen wie zum Beispiel unser Glory Live Kindergarten, ja, solche Initiativen, um wirklich in diese Welt die Liebe Gottes reinfließen zu lassen, auch zu den Menschen, die vielleicht in der Welt abgehängt sind, die vielleicht am Rand sind, die vielleicht in weltlich gesehen kaum eine Chance haben, wie Drogenabhängige oder Prostituierte oder Obdachlose oder was auch immer. Gottes Liebe will zu ihnen fließen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, die Liebe Gottes ist die stärkste reformatorische Kraft für die Gesellschaft. Amen. Und das sollte uns bewusst sein, dass wir bestimmt sind, in dieser reformatorischen Kraft für diese Gesellschaft zu wirken. Weißt du, wir produzieren sie nicht aus uns selber, diese Liebe, sondern 1. Johannes 4, Vers 19 sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Sag mal zu deinem Nachbarn, stell dir vor, bevor dich noch irgendjemand sonst geliebt hat, bevor du dich überhaupt selbst geliebt hast, hat Gott dich schon geliebt. Amen. Bevor irgendetwas anderes passiert ist, hat Gott dich geliebt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und deswegen ist so wichtig, und da knüpfe ich an meine beiden letzten Predigten oder drei letzten Predigten, deswegen ist es so wichtig, dass wir das Herz Gottes kennen und verstehen und dass wir uns mit dem Herzen Gottes verbinden für die Menschen, dass wir uns mit dem Herzen Gottes für diese Welt verbinden. Denn nur so kann dieses Herz Gottes in uns Gestalt gewinnen und sich um uns herum freisetzen. Und wir haben uns schon angeschaut, Gottes Herz schlägt für die ganze Welt, aber er hat es schrittweise offenbart, letztendlich genau genommen drei verschiedenen Gruppen von Menschen. Und wir hatten es davon schon die letzten Wochen. Er hat begonnen, als erstes hat Gott seine Liebe dem jüdischen Volk offenbart. Amen. Das ist die Tatsache, die unverrückbare Tatsache. Gott hat zuerst seine Liebe dem jüdischen Volk offenbart. Und es hat sich an seiner Liebe zum jüdischen Volk bis heute auch nichts geändert. Amen. Davon hatten wir es schon vor einigen Wochen. Ja, Amen. Geben wir ihm die Ehre. Weißt du, er ist nicht zu bewegen. Wenn Gott sich entschieden hat in seinem Herzen, dann ist es nicht mehr zu verändern. Wenn Gott dich berufen hat, dann wird er seine Berufung nicht bereuen, selbst wenn du Dummheiten machst. Sondern er wird dich auf sanften Wegen wieder versuchen, zurückzuführen. Natürlich hast du immer die Möglichkeit, ihm zu widerstehen. Natürlich, du siehst es auch in der Bibel, das Volk Israel hat Gott über Jahrhunderte massiv widerstanden und trotzdem hat sich an seiner Liebe nichts geändert und an seinem Plan für sein Volk. Und so ist es bis heute. Gottes Plan ändert sich nicht. Er hat seine Liebe dem jüdischen Volk offenbart und dann hat er als zweites, und davon hatten wir es die letzten zwei Predigen, als zweites hat er seine Liebe der neu entstandenen Gemeinde damals zuerst in Jerusalem offenbart. Und diese Gemeinde bestand ja nur aus Juden. Ja. Es war eine rein judenchristliche Gemeinde. Aber es waren eben dadurch, dass der Heilige Geist auf sie ausgegossen hatte, waren es nicht einfach mehr Juden, sondern es war ein Prototyp, sozusagen der erste Prototyp für das, was ich vorher die herrliche Gemeinde genannt habe. Amen. Eine sehr herrliche Gemeinde, die schnell gewachsen ist, die Zeichen und Wunder erlebt hat, die ganz Jerusalem auf den Kopf gestellt hat. Aber wie viele von euch wissen, dass die Bibel auch sagt, dass die Gemeinde Jesu am Ende der Zeit noch herrlicher sein wird als die Urgemeinde? Amen. Halleluja. Wir gehen auf noch größere Herrlichkeit zu. Also Gott hat sein Herz seiner Gemeinde offenbart. Gott hat sein Herz für seine Braut offenbart. Ich habe das letzte Mal darüber gesprochen. Das war der zweite Schritt der Offenbarung der Liebe Gottes. Und heute komme ich zum dritten Schritt der Offenbarung der Liebe Gottes. Und zwar die Offenbarung der Liebe Gottes zu allen Menschen aus allen Nationen, die alle ohne das Erlösungswerk von Jesus, ohne Gott in dieser Welt wären und somit verloren wären. Amen. Gott hat sein Herz offenbart. Er hat begonnen, sein Herz zu offenbaren, und zwar in Apostelgeschichte 10, Vers 44. Das ist die erste Stelle in der Bibel, wo wir wirklich diese Offenbarung des Herzens Gottes für die Menschen sehen, die nicht Juden sind. Ja? Denn die, wie gesagt, die Urgemeinde war eine rein jüdische Gemeinde, judenchristliche Gemeinde sozusagen. Und erst in Apostelgeschichte 10 hat Gott Petrus den Auftrag gegeben, zu einer Gruppe von Heiden zu sprechen. Ja, dieser Hauptmann Cornelius hat ihn gerufen. Und dann hat er da in diesem Haus des Cornelius gepredigt. Und in Apostelgeschichte 10 lesen wir, wie er gepredigt hat. Und dann heißt es in Vers 44, am Ende seiner Predigt heißt es, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Das heißt, Petrus legte ihm gar nicht die Hände auf, sondern der Heilige Geist fiel einfach souverän auf die Heiden, auf die Menschen, die ohne Gott in dieser Welt waren, die weder mit Jesus natürlich etwas zu tun hatten, noch mit dem jüdischen Gott etwas zu tun hatten. Der Heilige Geist fiel auf sie, alle, die das Wort hörten, und die Gläubigen aus der Beschneidung, also die jüdischen Gläubigen, so viele mit Petrus gekommen waren, sie gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Da antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Amen. Da hat Gott begonnen zu zeigen, dass sein Herz schlägt für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt, der ohne Gott in dieser Welt lebt. Amen. Damals hat er souverän als erstes zum ersten Mal seinen Geist auf die Verlorenen ausgegossen. Und in Johannes 3, Vers 16 schreibt Johannes der Sohn, er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Sag mal, so sehr. So sehr hat Gott die Welt geliebt, also die ganze Welt, die Nationen, die Menschen, die fern von ihm sind, die christlich aufgewachsen sind, genauso wie die, die nicht christlich aufgewachsen sind, die Moslems, die Buddhisten, die Hindus, die Sikhs, die was auch immer was, die Atheisten, die Deisten, die sonstigen Kisten. Amen. Allesamt. Halleluja. Er hat sie so sehr geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn, Jesus Christus, für sie alle hingegeben hat. Amen. Das ist der Ausdruck seiner Liebe. Er hat seinen Sohn hingegeben, gesandt und hingegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Halleluja. 1. Timotheus 2, Vers 4, das sagt der Apostel Paulus, er sagt, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, er sagt auch, wir sollen beten für alle Menschen, weil Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ohne Ausnahme. Und aus der Sicht Gottes, weißt du, solange ein Mensch auf dieser Erde ist, solange gibt es für Gott keinen zu harten und zu schwierigen Fall. Amen. Wenn dieses Leben vorbei ist, dann ist es entschieden. Dann ist es entschieden, dann stehst du in der Ewigkeit, dann stehst du vor Gott und dann ist die Entscheidung getroffen. Bist du mit Jesus oder bist du ohne Jesus? Bist du mit einem Erlöser für deine Sünden oder bist du ohne einen Erlöser für deine Sünden? Und vielleicht sagst du, ja, aber ich habe gar nicht so schlimme Sünden begangen. Ich war brav, ich habe sogar gebetet, ich habe dies und jenes getan. Ich sage dir, Jesus hat ganz klar gesagt in Johannes 14, 6, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Niemand kommt zum Vater außer durch den Erlöser. Du kannst vielleicht so wie Moslems 5-mal am Tag beten, es wird dich nicht in den Himmel bringen. Du kannst irgendwelche Meditationen durchführen, um dich irgendwie ins Nirvana zu katapultieren, aber das wird dich nicht erlösen. Du kannst was auch immer, irgendwelche esoterischen Techniken anwenden, aber es wird dich nicht erlösen. Du kannst Wallfahrten machen, du kannst alle möglichen Dinge tun, religiösen, frommen Dinge tun, also ich 10-mal am Tag den Rosenkranz beten, aber es wird dich nicht erlösen. Allein deine Verbindung zum Erlöser erlöst dich. Es gibt keine Erlösung vorbei an Jesus Christus. Amen. Und Lukas 19, Vers 10 sagt Jesus selber über sich, er sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das heißt, weißt du, Jesus lässt diese Menschen auf dieser Welt nicht einfach nur so stehen und sagt, okay, die sind halt nicht erlöst, die haben es halt nicht erkannt, hat ihnen auch niemand gepredigt, aber okay, sind abgeschrieben, sondern Jesus selber sagt, ich bin gekommen, um zu suchen. Zu suchen. Also zu suchen heißt, sich auszustrecken. Auszustrecken nach den Herzen derer, die Jesus noch nicht kennen. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, Johannes 3, Vers 16 habe ich gerade zitiert. Johannes 3, Vers 17 heißt es dann, da sagt er, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, um die Welt zu retten. Amen. Jesus ist nicht zuerst der Richter, sondern er ist zuerst der Retter. Am Ende der Tage wird er auch mit Gott richten, aber zuallererst ist er der Retter. Und weißt du, ich habe mal wirklich Jesus klar zu mir sprechen hören. Er hat klar zu mir gesagt, er hat gesagt, weißt du, Georg, ich suche nie nach Gründen, Menschen zu verdammen, sondern ich suche immer nach Gründen, dass ich Menschen erretten kann. Also am Ende, wenn wir alle vorm Thron Gottes stehen, wird Jesus nicht schauen, okay, was hast du alles falsch gemacht, sodass ich dich vielleicht doch noch Richtung Hölle dirigieren kann, sondern er wird danach suchen, ob er etwas von sich in dir findet, ob er einen Funken, wenigstens einen Funken seiner Liebe in dir findet, und dann wird er dich in sein Reich holen und dann wirst du errettet sein. Amen. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die ganze Bibel offenbart das Herz Gottes für die verlorenen Menschen. Die ganze Bibel, schon im Alten Testament, ja, in Bezug natürlich damals noch auf das jüdische Volk vor allen Dingen, aber das ist das Herz Gottes, das jetzt durch Jesus erweitert ist auf alle Menschen. Und das sagt er in Hesekiel 33, Vers 11, er sagt, hier, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehrt von seinem Weg und lebt. Amen. Es gibt einen zu spät für Umkehr, aber Gott sagt bis zum letzten Moment, ich habe kein Gefallen daran, dass der Gottlose umkommt, sondern ich will, dass der Gottlose umkehrt von seinen Wegen. Hesekiel 34, ein Kapitel weiter, heißt es so, denn so spricht der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Das heißt, da hast du diese Bewegung, die sich ausstreckt. Weißt du, und genauso sollten wir sein, verbunden mit dem Herzen Gottes, die wir uns ausstrecken nach den Menschen um uns herum, ihre Seelen suchen, ihre Herzen suchen, um sie zu Jesus zu führen, um sie ins Reich Gottes reinzuholen, um sie zu erretten. Amen. Hosea 11, Vers 8 sagt Gott, wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Also da spricht er zu seinem Volk. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Mein Herz wendet sich gegen mich. Also in mir bin ich innerlich sozusagen wie verzweifelt. Mein Mitleid ist ganz entbrannt, heißt es da. Weißt du, das ist das Herz Gottes für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Er verurteilt sie nicht, er sagt nicht, okay, klar, sind ja auch einfach, sind sie vielleicht zu dumm oder was auch immer. Auf jeden Fall, sie haben Jesus nicht angenommen, sie sind verblendet, was auch immer. Ja, das sind sie sind verblendet, wenn sie Jesus nicht erkennen. Und trotzdem, weißt du, Gottes Herz streckt sich aus. Er sagt, wie könnte ich dich preisgeben? Amen. Und so ist unser Herz, weißt du, wenn du deine Familienangehörigen vor deinen Augen hast und sagst, wow, die scheinen mir irgendwie nicht offen zu sein, sie scheinen wie vernagelt zu sein, sie scheinen wie zu sein, weißt du, dann spür einfach dieses Drängen Gottes in dir. Wie könnte ich sie preisgeben? Wie könnte ich sie loslassen im Gebet? Wie könnte ich nicht länger für sie beten? Also einmal gibt's diese Geschichte von diesem jungen Mann, dessen Mutter gläubig war und die immer für ihn gebetet hat, dass er sich bekehrt und dass er zu Jesus kommt. Aber er ist davongelaufen, er hat alles getan, er war rebellisch, er hat alles andere gemacht, außer dass er sich für Jesus entschieden hat. Die Welt einfach, alles, was man so machen kann in der Welt, gemacht, so wie der verlorene Sohn, ja, alles gemacht. Und schlussendlich kam er auf irgendeine Freizeit, und auf dieser Freizeit wurde dann wieder ein Aufruf gemacht, dass man sich zu Jesus bekehrt, und er wollte einfach nicht. Und dann ist er in den Wald gerannt und wirklich vor Gott davon und hat geschrien, Gott, lass mich endlich in Ruhe. Und dann hat er die Stimme Gottes in seinem Herzen gehört Und Gott hat zu ihm gesagt, ich lasse dich erst dann in Ruhe, wenn deine Mutter aufhört, für dich zu beten. Amen. Das heißt, wenn du nicht aufhörst, für deine Kinder zu beten, wenn du nicht aufhörst, für deine Familienangehörigen zu beten, für deine Verwandten zu beten, also Gott geht ihnen nach, Gott lässt sie nicht in Ruhe, Amen, sondern er sucht, um zu retten, was verloren ist. Halleluja. Und heute Morgen möchte Gott dir ein Stück seines Herzens wirklich offenbaren und in dich hineinlegen und dich wirklich mit seinem Herzen von hier aussenden, dass du betest, dass du sprichst, dass du redest, auch klar redest. Weißt du, es ist nicht politisch korrekt, Leuten zu sagen, hey, Jesus ist der einzige Weg. Heute sagen die Leute, ja, es gibt so viele Wege. Man kann auf so vielen Wegen zu Gott kommen. Viele Wege führen nach Rom, ja. Ja, das stimmt. Nach Rom führen viele Wege, aber in den Himmel führt nur ein Weg. Amen. Halleluja. Amen. In den Himmel führt nur ein Weg und das müssen wir ihnen sagen. Weißt du, Jesus spricht das so klar darüber, über das Schicksal der Menschen, die Jesus nicht annehmen, die Wahrheit nicht annehmen. Er spricht darüber, es gibt eine Realität. Weißt du, die Hölle ist eine Realität. Es ist eine Realität. Jesus an so vielen Stellen spricht er von dieser äußersten, von dieser ewigen Finsternis. Er sagt, wo Weinen und Zähneknirschen ist. Ja. Er spricht es immer, immer wieder. Matthäus 13, 42, nur ein Beispiel von vielen, wo er darüber spricht, lese ich euch vor. Und es ist wichtig, dass wir das auch immer wieder vor Augen haben. Ja, Matthäus 13, 42, da sagt er, am Ende der Zeit, ja, also wenn die sozusagen diese Welt zum Ende kommt, dann wird der Sohn des Menschen seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die Gesetzloses tun und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und gleichzeitig sagt er, dann werden die Gerechten, also die, die Jesus gerecht gemacht hat, die Jesus angenommen haben, sie werden leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre, sagt Jesus noch. Immer wenn Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre, dann ist das ganz Wichtiges. Dann musst du wirklich zuhören. Amen. Dann musst du nochmal genau hinhören. Ja, und er spricht hier wirklich von diesem Schicksal, einfach von diesem ewigen Schicksal. Menschen gehen auf, jeder Mensch auf dieser Erde geht auf das eine oder das andere ewige Schicksal zu. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder auf ewig verloren an den Ort der Finsternis oder auf ewig mit Jesus errettet. Ob das Menschen gefällt, das zu hören oder nicht, aber die Botschaft der Bibel ist so klar, dass du daran nicht vorbeikommst. Amen. Lukas 16 ist noch eine wunderbare Stelle, da beschreibt Jesus das in diesem Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Da ist davon die Rede, die beiden leben ihr Leben, am Ende kommt der Reiche nicht in den Himmel zu Gott, sondern der Arme kommt in den Himmel zu Gott, nicht weil er arm war, sondern weil er eben mit Gott unterwegs war. Und dann heißt es hier in Lukas 16, Vers 19, heißt es dann, es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und so weiter. Und dann, ich gehe weiter unten, dann, wo sie dann in die Ewigkeit kommen, genau. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Also, das ist ein anderer Begriff für das Paradies, für die Herrlichkeit Gottes. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades, also der Reiche jetzt, seine Augen aufschlug, also er war nicht eben in Abrahams Schoß gekommen, sondern er schlug seine Augen auf und er war in Qualen. Und da sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Das heißt, er schaut sozusagen in die andere Welt hinüber, in die Welt der Herrlichkeit Gottes. Und er ruft und sagt, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Ja, das ist Feuer, das Feuer der Hölle. Und dann heißt es, sagt aber Gott, sagt dann zu ihm, hey, das geht nicht, denn zwischen uns und euch, also zwischen dem Himmel und der Hölle, ist eine große Kluft, das ist Vers 26, ist eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Ja. Das heißt, Jesus schreibt von dieser großen Kluft, Finsternis, oder Herrlichkeit. Amen. Und am Ende dieses Lebens entscheidet sich für uns alle. Es gibt nicht einen Zwischenraum, in dem du dann nach deinem Tod dich dann doch nochmal entscheiden kannst, wo du sagst, ja, wenn ich dann meinem Tod wirklich sehe, wie heiß die Hölle ist, dann kann ich mich ja immer noch für Jesus entscheiden. Nein, das kannst du nicht. Sondern die Bibel sagt, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu leben und einmal zu sterben, danach das Gericht. Danach direkt die Scheidung zwischen Himmel und Hölle. Das ist eine ganz, ganz klare Sache. Und ich sag dir, du wünschst nicht mal deinem größten Feind, dass er in diese ewige Hölle geht. Wenn du wirklich realisierst, wie heftig das ist. Ich habe mal vor einigen Jahren, war ich im Urlaub, ja, wir waren auf einer schönen Insel im Urlaub und ich spüre so die Einladung, wie ich so da liege und einfach auf Gott schaue und ich spüre so die Einladung von Gott, in sein Herz hineinzugehen. Ja? Und ich dachte, wow, super toll, in das Herz Gottes hineingehen. Und dann gehe ich in eine seiner Herzkammern und ich habe ja gesagt, ich glaube, dass das Herz Gottes im Wesentlichen drei Herzkammern hat, nicht wie das natürliche Herz eines Menschen. Die eine Herzkammer ist für das jüdische Volk, die andere Herzkammer ist für die Gemeinde und die dritte Herzkammer ist für die Verlorenen. Und ich wusste, ich gehe jetzt in diese Herzkammer für die Verlorenen. Und das Erste, was ich gesehen habe, war nicht etwa, wie ich dachte, okay, ich sehe jetzt irgendwie die Liebe Gottes einfach für die Verlorenen, sondern das Erste, was ich gesehen habe, war einfach diese Folterungen der Verdammten in der Hölle. Ich habe wirklich gesehen, wie die Leute gefoltert wurden und es war dieser Schrei in meinem Herzen, das kann nicht sein. Weißt du, ich wusste plötzlich in meinem Innersten, weißt du, man kann das so darüber theoretisieren, aber wenn du es real siehst, dann wusste ich, ich wünsche nicht mal dem schlimmsten Menschen auf dieser Erde, wünsche ich dieses ewige Schicksal. Und Gott hat zu mir gesagt, ich zeige dir das, weil ich möchte, dass du mein Herz siehst, weil genauso wie du jetzt leidest unter dem Zustand dieser Verlorenen, genauso leide ich unter diesem Zustand der Verlorenen und genauso strecke ich mich aus, damit sie errettet werden. Weißt du, Gott ist nicht darauf aus, Menschen die Errettung abzuschneiden, sondern Gott ist darauf aus, Menschen reinzuziehen in die Errettung. Amen. Halleluja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Weißt du, von Jesus heißt es in Matthäus 9, 36 heißt es, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Jesus ist innerlich bewegt über die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Er wurde innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jeder Mensch ohne Jesus ist wie ein Schaf, das keinen Hirten hat. Egal wie er auftritt, egal wie massiv er auftritt, egal wie er sagt, hey, ich bin der Beste, ich habe immer recht, mir kann keiner was. Ich sagte, tief in seinem Innersten ist jeder Mensch, egal, weißt du, es kann der reichste Mensch der Welt sein, es kann der mächtigste Mensch der Welt sein, es kann der ärmste Mensch der Welt sein, es kann der schwächste Mensch der Welt sein, aber jeder Mensch ohne Jesus in seinem Herzen ist wie ein Schaf, das keinen Hirten hat. Amen. Und Jesu Herz streckt sich aus. Er wurde innerlich bewegt. Sag mal, innerlich bewegt. Er wurde innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann ruft Jesus aus im nächsten Vers, Vers 37, Matthäus 9, 37. Die Ernte ist groß, die Arbeiter aber wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und jetzt kommt die Frage an dich, wer sind wohl diese Arbeiter, die Jesus aussenden möchte in seine Ernte? Amen. Ich sag's dir ganz genau, jeden Einzelnen, der sich zugehörig sieht zu seiner herrlichen Gemeinde, von der wir es die letzten Wochen hatten, ist dazu bestimmt, zugleich ein Arbeiter im Erntefeld zu sein. Amen. Ein Arbeiter unter den Verlorenen zu sein. Ein Arbeiter in Liebe zu sein unter den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ja? Epheser 3, Vers 19 heißt es, betet Paulus, dass diese die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, dass wir sie tiefer erkennen, damit wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Mit anderen Worten, als Gemeinde werden wir nur diese größere Herrlichkeit erleben, wenn wir zugleich uns erfüllen lassen mit seiner Liebe für die Menschen, die draußen sind. Amen. Wir werden nur dauerhaft diese größere Herrlichkeit erleben, wenn wir ausgerichtet sind auf die Welt um uns herum, auf die Verlorenen, die Jesus noch nicht kennen. Dann werden wir erleben, wie seine Herrlichkeitswolke mit uns geht, wie seine Macht, seine Autorität mit uns ist. Aber es ist wichtig, dass wir in diesem Herzen Gottes verbunden sind und uns ausstrecken nach den Menschen, die draußen sind. Amen. Halleluja, jetzt ist ganz still hier drin. Matthäus 28, Vers 19 sagt, Jesus am Ende, bevor er in den Himmel auffährt, zu seinen Jüngern, sagt er: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Halleluja. Das hören wir gerne. Amen. Dass ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Und dann sagt er weiter. Er sagt: Geht ihr nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und dann sagt der Vers 20, und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Mit anderen Worten, die Verheißung von Jesus ist, dass seine Herrlichkeit mit uns ist bis ans Ende der Welt, wenn wir uns ausstrecken nach den Verlorenen. Also das ist die Bedingung in der Mitte. Amen. Wenn die Gemeinde Jesu sich um sich selber zu drehen beginnt, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass die Herrlichkeit, die auf uns und in unserem Leben ist, dass diese Herrlichkeit abnimmt. Amen. Aber wenn wir diese Ausrichtung behalten, wenn wir diesen Auftrag im Auge behalten, wenn wir uns nicht davon abhalten lassen, was vielleicht immer scheinbar menschlich gesehen jetzt irgendwie opportun ist oder was uns beliebt macht unbedingt oder was uns politisch korrekt sein lässt oder sonst irgendwas, wenn wir uns anstattdessen darauf ausrichten, was für Jesus entscheidend ist, dann werden wir erleben, dass seine Herrlichkeit mit uns ist. Amen. Dann werden wir erleben, dass seine Kraft mit uns ist. Dann werden wir erleben, dass die Herrlichkeit Gottes mit uns geht auf dieser Erde. Weißt du, es ist interessant, wann immer die Gemeinde diesen wichtigen Teil des Herzens Gottes vernachlässigt, dann geht es ihr mittel- und langfristig nicht gut. Das ist so. Und es gilt für dein persönliches Leben. Wenn du als Christ beginnst zu vernachlässigen, diesen Teil des Herzens Gottes, dich innerlich damit zu verbinden, weißt du, dich auch noch zu freuen, wenn Menschen sich bekehren. Ja, manchmal sind Christen so nachlässig, es gibt einen Bekehrungsaufruf, Menschen kommen zu Jesus und sie sind so nachlässig, dass sie gerade in diesem Moment denken, jetzt muss ich auf die Toilette, jetzt muss ich mich ablenken, jetzt ist es ja nicht für mich, jetzt, ich bin ja schon errettet, jetzt ist es ja nicht für mich. Ich sag dir, wenn ein Aufruf ergeht, dass Menschen errettet werden, dann ist es der heiligste Moment überhaupt, dann ist es der wichtigste Moment für uns alle überhaupt. Weil das ist unser Auftrag, ihr Lieben. Also unser Auftrag ist nicht nur, okay, Herr, bless me, bless me, bless me, bless me, bless me. Ich, mich, meiner, mir. Segne doch uns vier. Das ist nicht unser Auftrag. Da gibt es noch einen fünften und einen sechsten. Amen. Und das sind die Menschen, die da draußen sind. Halleluja. Also es ist interessant, Apostelgeschichte 8 lesen wir die Geschichte von der ersten Verfolgungswelle, die die Urgemeinde erlebt hat. Ja, die Urgemeinde hat ja eine Zeit starken Wachstums erlebt. Und dann ab Apostelgeschichte 8 sehen wir, nach der Steinigung von Stephanus, sehen wir, dass die Urgemeinde eine Verfolgungswelle erlebt hat. Ja, Apostelgeschichte 8, Vers 1 heißt es, an jenem Tag aber entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und dann heißt es, und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Mit anderen Worten, sie konnten nicht mehr in Jerusalem bleiben, weil da diese Verfolgung war, also wurden sie verstreut in die umliegenden Gebiete. Und dann heißt es in Vers 4, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Und dann wird einer besonders rausgehoben, nämlich Philippus, der ging hinab in eine Stadt Samarias, predigte ihnen den Christus. Und dann heißt es, die Volksmengen, das hat Andreas vorher in der Begrüßung zitiert, die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt und es war große Freude in jener Stadt. Weißt du, und viele Theologen sind sich einig und ich glaube das ehrlich gesagt auch. Ich glaube, weißt du, Gott hat ein Stück weit, also zumindest kannst du sagen, Gott hat diese Verfolgungswelle gegen die Gemeinde in Jerusalem benutzt, um das Evangelium in die umliegenden Gegenden zu bringen. Und jetzt können wir darüber spekulieren, ob es vielleicht so gewesen ist, dass tatsächlich die Urgemeinde in aller dieser Herrlichkeit, die sie hatte und die sie erlebt hat, dass sie begonnen hat, sich nur noch um sich selber zu drehen und dass sie nicht mehr, eben nicht mehr nach Judäa, Samaria und so weiter gegangen ist. Es war ja gar nicht so weit. Ich meine, wenn du mal in Jerusalem warst, von Jerusalem ist Judäa nicht weit. Ja, es ist eigentlich um die Ecke so ziemlich. Ja. Damals, gut, waren wir zu Fuß unterwegs, hat es vielleicht einen halben Tag gedauert, aber es war nicht übermäßig weit. Samaria war auch nicht übermäßig weit. Aber offensichtlich sind sie vorher nicht mehr in diese Gebiete gegangen. Sie haben das Evangelium nicht weitergegeben. Deswegen könnte es sein, ich meine, es gibt dafür keinen biblischen Beweis, aber ich halte es für sehr plausibel. Könnte es sein, dass Gott diese Verfolgungswelle gegen die Gemeinde zugelassen hat, um sie sozusagen wieder in ihre Berufung zu kicken? Damit sie wieder ihren Auftrag wahrnehmen, damit sie wieder erkennen, hey, die Herrlichkeit, die ihr in Jerusalem habt, ist nicht einfach nur für euch, sondern das ist für die Nationen, das ist für die ganze Welt, das ist für alle um euch herum. Halleluja. Amen. Könnte das sein? Könnte es sein, dass Gott auch in der Kirchengeschichte immer wieder auch Verfolgungen zugelassen hat in der Gemeinde Jesu, damit sie wieder neu in die Offensive kommt? Könnte es sein, ich meine, da brauche ich gar nicht sagen, könnte es sein, sondern Tatsache ist, dass tatsächlich die Gemeinde Jesu, insbesondere auch jetzt gerade in diesem Moment weltweit, sich besonders in Gebieten ausbreitet, wo eine starke Verfolgung ist. Amen. In den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren haben wir eine massive, explosive Erweckung erlebt, zum Beispiel im Iran. Das ist in den Medien nicht bekannt, aber Hunderttausende von Moslems sind zu Jesus gekommen in den letzten paar Jahrzehnten. War vor 30 Jahren noch eine völlig andere Situation, aber in den letzten 20 Jahren Hunderttausende zu Jesus gekommen, mitten unter schwerster Verfolgung. In China die Gemeinde Jesu explodiert, mitten unter schwersten Verfolgungen. Also könnte es sein, dass Gott manchmal Verfolgung zulassen muss, damit die Gemeinde Jesu wieder offensiv ist. Aber könnte es auch sein, dass wir vermeiden können, dass Verfolgung kommen muss, wenn wir uns jetzt schon entscheiden, offensiv zu sein. Amen. Wenn wir uns entscheiden, gerade da, wo wir Freiheit haben, das Evangelium zu verkünden, wirklich uns entscheiden, das Evangelium weiterzugeben, wirklich uns entscheiden zu sagen, jawohl, wir gehen hin in alle Welt und wir machen alle Nationen zu Jüngern. Könnte es sein, dass Gottes größere Herrlichkeit mit uns geht, dauerhaft mit uns geht, wenn wir diesen Auftrag erfüllen? Ich glaube, das ist eine rhetorische Frage. Amen. Ich glaube, so ist es. Paulus sagt es, noch eine Stelle dazu. Paulus sagt es in Epheser 2, Vers 11, in der Neues Leben Übersetzung. Sagt er Folgendes, 11 bis 13. Da sagt er, vergesst nicht, sag mal zu deinem Nachbarn, vergiss nicht. Vergesst nicht, dass ihr dir keine Juden seid. Oder? Die allermeisten von uns sind keine Juden, vielleicht ein, zwei. Aber die allermeisten sind keine Juden. Ihr, die ihr keine Juden seid, ihr wart aufgrund eurer Herkunft, nämlich aus den Heiden, Außenstehende, was Gott betrifft. Unbeschnittene nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr in ihm nahe geworden durch das Blut seines Sohnes. Amen. Und Paulus sagt, vergesst es nicht. Vergesst es nicht. Vergiss nie, wo Gott dich rausgezogen hat. Vergiss nie, dass du eine Gnade bekommen hast von Gott, wenn er dich zu sich gezogen hat, wenn du Jesus als deinen Herrn annehmen durftest und erkennen durftest. Vergiss nie, dass es eine gewaltige Gnade ist, die er dir nicht einfach nur gegeben hat, damit du sagst, okay, danke, und ihr anderen, okay, lebt einfach so weiter. Nein, er hat sie dir gegeben, damit diese Gnade dich drängt und treibt, sie weiterzugeben und Menschen reinzurufen ins Reich Gottes. Amen. Halleluja. Glory. Weißt du, 2. Korinther 5, 14 sagt Paulus, denn die Liebe Christi drängt uns. Sie drängt uns, sie drängt dich, weißt du? Sagst du vielleicht, ja, du drängst mich heute Morgen. Nein, ich dräng dich nicht, aber die Liebe Christi drängt dich. Amen. Von meiner Seite aus bist du vollkommen frei, aber die Liebe Christi drängt uns. Sie drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Sein Name ist Jesus. Halleluja. Einer ist für alle gestorben und somit sind alle gestorben, ja, ihrem alten Leben nach. Aber für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, weil du hast nämlich jetzt neues Leben durch Jesus, Du bist gestorben durch die Sünde, aber du hast neues Leben durch Jesus. Das heißt, du lebst jetzt, aber damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Amen. Amen und Amen. Jetzt bist du hier, um für ihn zu leben. Und ich sag dir, jetzt bist du hier, um groß zu denken, was die Möglichkeiten Gottes um dich herum angeht. Jetzt bist du hier, nicht um zu sagen, oh, die Menschen in der Welt sind ja eh nicht offen, die wollen ja gar nichts wissen, oh, die Gottlosigkeit nimmt ständig zu. Nein, jetzt bist du hier, um die Menschen um dich herum im Glauben zu sehen und um offensiv, die Bibel sagt es so, deine Zeltpflöcke weit zu stecken und zu sagen, jawohl, ich möchte so viele wie möglich mitnehmen in den Himmel. Amen. Weißt du, ich möchte eines Tages im Himmel ankommen und ich möchte Menschen sehen, die sagen können, hey, da hast du mir das Evangelium verkündet, durch dich bin ich ins Reich Gottes gekommen, durch dich bin ich dabei geblieben, du hast mich ermutigt, du hast dafür gesorgt, dass am Ende meine Seele jetzt bei Jesus ist. Weißt du, ich möchte Leute mitnehmen. Weiß nicht, wie es mit dir ist. Möchte nicht einer sein, der, wo Gott am Ende sagt, ja, du hast gerade so geschafft, weil du hast irgendwie am Glauben an Jesus festgehalten, aber leider, die Frucht war nichts zu sehen. Leider bist du der Einzige, der in deinem Umfeld errettet wurde. Es hat sich auf niemand anders ausgewirkt, aber du hast gerade so geschafft. Möchte ich nicht sein, sondern ich möchte einer sein, der, wo Gott sagt, hey, ja, schau mal, der und der und der, von dem du nicht mal weißt, dass du ihn berührt hast, vielleicht indirekt durch deinen Dienst oder durch dein Leben. Da sind Menschen, die einfach durch dich ins Reich Gottes gekommen sind. Amen. Möchtest du auch so jemand sein? Halleluja. Preis den Herrn. Jesaja 54 heißt es, das ist deine Ermutigung, wenn du sagst, ja, aber bisher, ich weiß auch nicht, habe ich schon irgendjemand zu Jesus geführt? Ist schon irgendeine Frucht in meinem Leben überhaupt sichtbar geworden? Dann habe ich eine wunderbare Verheißung für dich in Jesaja 54, Vers 1, wo es heißt, juble du Unfruchtbare, die nicht geboren hat, brich in Jubel aus und jauchze. Das sind ja so viele Unfruchtbare. Halleluja. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und die verödeten Städte besiedeln. Ich sagte, die herrliche Gemeinde ist dazu bestimmt, sich nach rechts und links auszubreiten. Die herrliche Gemeinde ist dazu bestimmt, nicht nur ein Vergnügungsdampfer zu sein, sondern ein Rettungsschiff. Amen. Das Rettungsringe rausschmeißt, links und rechts und überall und Menschen reinzieht in das Reich Gottes. Das ist unsere Bestimmung. Halleluja. Und er sagt, jawohl, steck deine Zeltpflöcke weit. Denke groß. Ja, wie viele Seelen wollen wir errettet sehen in Deutschland? Ja, wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben. Also die Religionswissenschaftler sagen, momentan sind vielleicht 2% der Menschen in Deutschland von neuem geboren. Das heißt, 98% sind potenziell verloren. Das kann uns nicht kalt lassen. Weltweit sind, sagen die Wissenschaftler, sind vielleicht 10% von neuem geboren. Das heißt, 90% sind noch verloren. Das kann uns nicht kalt lassen. Amen, da können wir nicht stehen bleiben. Also es gibt keine größere Freude, als zu sehen, dass Menschen ins Reich Gottes kommen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Oh, danke, Jesus. In 14 Tagen haben wir wieder eine Taufe, wo Menschen durch diese Entscheidung für Jesus festmachen. Wenn du noch nicht angemeldet bist und du bist noch nicht getauft, bist er meld dich an. Aber weißt du, da werden wir wieder erleben, welche Freude es ist für Gott, wenn nur ein Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und durchbricht zum Leben in Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Genauso wie die Bibel davon schreibt, wie schrecklich es ist, wenn ein Mensch verloren geht, genauso schreibt die Bibel auch darüber, welche riesige Freude es ist, wenn ein Mensch errettet wird. Er liest das Kapitel 15 im Lukas-Evangelium. Das ganze Kapitel 15 im Lukas-Evangelium geht eigentlich nur um diese Freude, die Gott, der Vater, hat, wenn ein Mensch errettet wird. Ja, denk an das berühmteste Gleichnis in Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Amen. Der Vater, ja, Lukas 15, Vers 20 heißt es, als der Sohn aber noch fern war, der zurückkommt zum Vater, der erkannt hat, ich brauche den Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und er wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihn um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Halleluja. Weißt du, das ist die Freude Gottes. In den zwei Gleichnissen davor spricht Jesus einmal von dem verlorenen Schaf, ja, wo er sagt, okay, der Hirte, der 100 Schafe hat und eins geht ihm verloren, sagt, welcher Hirte lässt nicht die 99 zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet, das ist Lukas 15, Vers 4 und Vers 5. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden, sag mal mit Freuden, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Halleluja. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Oder du könntest auch sagen, die meinen, die Buße nicht nötig zu haben. Amen. Weil es gibt in Wirklichkeit niemanden, der die Buße nicht nötig hat. Und dann sagt er weiter in Vers 8, das zweite Gleichnis. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Amen. Also das ist das Herz Gottes, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Im Psalm 126 heißt es, wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Also wenn wir uns verbinden mit dem Herzen Gottes, das weint über die Menschen, die Jesus noch nicht erkannt haben, die noch vielleicht ihr Herz verhärtet haben für die Liebe Gottes, die vielleicht auch noch nie die Botschaft gehört haben, weißt du, die noch nie konfrontiert worden sind mit der Liebe Gottes. Also du bist die Liebe Gottes auf zwei Beinen. Amen. Ja, Halleluja. Und selbst wenn du nur noch ein Bein hast, dann bist du die Liebe Gottes auf einem Bein. Aber du bist die Liebe Gottes. Amen. Für die Menschen. Und er möchte durch dich zu den Menschen gehen. Halleluja. Weil sein Herz der Liebe sehnt sich danach, dass nicht einer verloren geht, sondern dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich sage dir noch zum Schluss, auf dir ist der Geist des Herrn um, Lukas 4, 18, ja, der Geist des Herrn ist auf dir, um den Armen gute Botschaft zu verkünden. Er ist auf dir, um Gefangenen Freiheit auszurufen. Er ist auf dir, Blinde wieder sehen zu machen, auch die geistlich Blinden sehen zu machen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen das Jahr der Gunst Gottes. Ich sage dir, es gibt auch keine Ausrede, dass du sagst, ja, aber ich habe nicht das, was es braucht, ich habe nicht die Power, ich habe nicht die Weisheit. Ich sage dir, du hast den Geist des Herrn auf dir. Amen. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben empfangen hast, dann ist der Geist des Herrn auf dir und dieser Geist des Herrn bevollmächtigt dich, befähigt dich, um den Armen gute Botschaft zu verkünden, um den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, das Evangelium zu bringen. Er befähigt dich, auch die Kranken zu heilen, die Gebundenen zu befreien. Er befähigt dich, den Auftrag von Jesus zu erfüllen. Du musst nur hingehen und es tun. Das ist alles. Amen. Matthäus 10, 7 sagt Jesus zu den Jüngern, wenn ihr hingeht, damit meint er, wenn ihr nach diesem Gottesdienst hingeht, ja, wo immer du hingehst nach diesem Gottesdienst, vielleicht gehst du in die Emerland-Gaststätte zum Essen, also wenn du hingehst, was, oder ins Hasenheim, stimmt, wir gehen heute mit dem ganzen Lobpreisteam gehen wir ins Hasenheim, also wenn wir ins Hasenheim gehen, was sagt er dann? Geht hin, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Du sagst, hey, jetzt kommt das Lobpreisteam ins Hasenheim, also kommt das Reich Gottes ins Hasenheim. Es ist zum Greifen nahe. Und dann, um zu demonstrieren, dass es so ist, dass das Reich Gottes jetzt zum Greifen nahe ist, frag, wer ist krank? Und dann heil die Kranken. Frag, wer ist gebunden? Und dann befrei die Gebundenen. Frag, wer ist tot? Dann weck sie auf. Ja, das ist Matthäus 10, Vers 8. Ja. Heilt die Kranken, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt ihr es weiter. Amen. Der Geist des Herrn ist auf dir. Halleluja. Lass uns aufstehen zusammen. Lass uns wirklich uns verbinden mit dieser Realität und mit dieser Wahrheit. Jetzt kann jemand hochkommen auf die Bühne und auf dem Keyboard spielen. Halleluja. Wir wollen uns wirklich verbinden mit diesem Geist des Herrn, der auf dir ist. Amen. Was lacht ihr? Ist jemand neben euch tot oder was? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wenn er geistlich tot ist, so ist sie geistlich tot, es kommt er heute zum Leben. Amen. Aber zuerst wollen wir uns verbinden, wirklich mit diesem Geist des Herrn. Halleluja. Wir wollen uns verbinden mit dem Herzen Gottes heute Morgen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Herz, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass dein Herz bewegt ist. Das Keyboard ein bisschen leiser, bitte. Wir danken dir, Herr, dass dein Herz bewegt ist, Herr. Herr, für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass dein Herz bewegt ist, Herr. Herr, für die Menschen, die bewusst oder unbewusst auf dieses ewige Schicksal der Finsternis zugehen, weil sie verloren sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, Herr. Herr, weil Jesus, du hast vor 2000 Jahren diesen höchsten Preis bezahlt. Mehr hätte man die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes nicht demonstrieren können, als du die Liebe Gottes demonstriert hast, indem du dich selber hingegeben hast und für uns hast kreuzigen lassen, für uns gestorben bist, Herr, für uns in den Tod gegangen bist, alle unsere Sünde auf dich genommen hast. Herr, mehr konntest du uns deine Liebe nicht zeigen. Und deswegen gibt es auch vorbei an deiner Liebe keine Erlösung und keine Errettung, sondern am Ende der Zeit wird sich alles entscheiden an deinem Kreuz. Alles entscheidet sich an deiner Liebe. Alles entscheidet sich, wie haben wir uns gestellt zu deiner Liebe? Wie haben wir uns gestellt zu deiner Hingabe? Wie haben wir uns gestellt zu deinem Kreuz, Herr? Und Herr, als solche, die dich schon kennen, Herr, und die mit dir unterwegs sind in diesem Leben, Herr, bitten wir dich heute Morgen, dass du uns ganz neu bewegst, Herr, mit deinem Herzen für die Menschen, die dich noch nicht kennen, Herr. Bewege uns. Sag einfach mal, Vater, bewege mich mit deinem Herzen für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Gib mir eine starke Vision für Errettung. Für die Menschen um mich herum, für die Verlorenen. Ich entscheide mich, meine Zeltpflöcke weit zu stecken, die Menschen in den Blick zu nehmen, die mich noch nicht kennen. Und ich danke dir, Herr, dass dein Geist dabei mit mir ist, dass dein Geist auf mir ist. Du hast mich gesalbt. Armen gute Botschaft zu verkünden. Du hast mich gesandt, Gefangenenfreiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen das Jahr der Gnade. Halleluja. Oh, Heiliger Geist, wir bitten dich heute Morgen, Herr, komm mit deinem spürbaren Gewicht deiner Herrlichkeit auf uns ganz neu heute Morgen. Mach uns zu einer gesendeten Gemeinde, Herr. Mach uns zu einer Gemeinde, die gesendet ist. Mach uns zu einer Gemeinde, die gefüllt ist. Und mach uns zu einer Gemeinde, die gesendet ist, Herr. Oh, mach uns zu einer gefüllten und gesendeten Gemeinde, Herr. Halleluja. Bewege uns mit deinem Herzen, Herr. Ganz neu, Vater. Oh, bewege uns mit deinem Herzen, Herr. Ganz neu, Vater, in dem Namen Jesus, Herr. Herr, gib uns deine Klarheit, gib uns deine Weisheit, gib uns deine Kraft, Herr. Oh, der Geist des Herrn ist auf dir. Der Geist des Herrn ist auf dir, weil er dich gesalbt hat, weil er dich gesandt hat. Er hat dich gesandt, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, Menschen zu berühren mit der Liebe Gottes, mit der Liebe des Vaters. Lass ihn durch dich fließen, in Jesu Namen. In Jesu Namen auch jeder Einzelne, der über Livestream zuschaut. Der Geist des Herrn ist auch auf dir. Er hat dich gesandt. Er hat dich befähigt. Sein Geist ist auf dir. Sein Erbarmen ist auf dir. Danke, Vater, für dein Herz, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du uns dein Herz anvertraut hast. Ja, du hast gesagt, durch Paulus, dieser Schatz ist in irdischen Gefäßen. Ja, wir sind irdische Gefäße, wir sind unvollkommene Gefäße. Herr, gib uns einfach diese Gnade, dass diese vollkommene Liebe durch uns sichtbar wird, Herr. Oh, dass sie durch uns sichtbar wird, Herr. In Jesu Namen, Herr, dass sie durch uns sichtbar wird, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, Herr. Herr, du sendest deine herrliche Gemeinde, Herr. Lass uns Gesendete sein, Herr. Lass jeden von uns Gesendete sein, Herr. Herr, lass jeden von uns, die Menschen, die dich noch nicht kennen, im Blick haben, Herr. Lass jeden von uns wirklich übersprudeln, Herr. Oh, setz diese übersprudelnde Liebe frei, Herr. Übersprudeln, Herr. Nicht aus irgendeinem Zwang heraus, Herr, sondern einfach übersprudeln aus deiner Liebe, Herr. Wir lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Halleluja. Wir lieben, weil du uns zuerst geliebt hast, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns ausrichtest in diesem Herzen, Herr. Danke, Herr, dass du hier uns bei Glory Life noch mehr als je zuvor wirklich zu einer gesendeten Gemeinde machst. Eine Gemeinde, die ausgesandt ist. Ja? Eine Gemeinde, die sich versammelt und die die größere Herrlichkeit zusammen erlebt, Herr. Aber die dann gesendet ist, die hinausgeht und diese Herrlichkeit weitergibt, Herr. Herr, sodass dieses Haus hier wirklich erschallt von der Freude über die Verlorenen, die nach Hause gekommen sind, Herr. Halleluja! Komm, lass uns das prophetisch wirklich im Glauben nehmen. Dieses ganze Haus soll erschallen von der Freude über die Verlorenen, die gefunden sind. Dieses ganze Haus soll erschallen von der Freude über viele, die errettet wurden und zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind. Halleluja! Halleluja! Oh, danke, Jesus! Oh, füll uns, Heiliger Geist! Oh, füll uns, Heiliger Geist. Oh, Heiliger Geist. Danke, Herr, für diese göttliche Offensive, Herr. Danke, Heiliger Geist, Herr, für diese himmlische Offensive, die du heute Morgen hier ganz neu in Existenz rufst. Oh, wir sagen ja, offensive Herzen, Herr. Wir sagen erfüllte Herzen, Herr. Wir sagen übersprudelnde Herzen, Herr. Wir sagen liebende Herzen, Herr. Herr, wir sagen auch weinende Herzen, Herr, für die Verlorenen, Herr. Oh, wir sagen, Herr, ja, die mit Tränen säen, sie werden im Jubel ernten, Herr. Halleluja. Lass uns solche sein, Herr, die verbunden sind mit deinem Herzen, Herr. Lass uns solche sein, Herr, die in deinem Herzen gehen, Herr. Halleluja. Oh, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich. Komm, Heiliger Geist, fall auf jeden Einzelnen, gerade jetzt. Oh, mach es damals wie im Haus des Cornelius. Auch wenn nicht auf jeden die Hände aufgelegt werden, aber fall gerade jetzt auf jeden hier in diesem Raum. Fall, Heiliger Geist, auf jeden, der über Livestream zuschaut, Herr. Fall, Heiliger Geist, Herr. Herr, mit diesem Mantel, Herr. Mit diesem Mantel deiner Salbung, Herr. Mit diesem Mantel deiner Liebe, Herr. Mit diesem Mantel deiner Herrlichkeit, Herr. Komm auf jeden Einzelnen, Herr. Hier sind wir, Herr. Sende uns, Herr. Oh, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, Halleluja. Greater Glory, greater Glory, greater Glory. Größere Herrlichkeit, größere Herrlichkeit. Oh, größere Herrlichkeit. Oh, wir preisen dich, Herr, für größere Herrlichkeit. Oh, wir preisen dich für größere Herrlichkeit, die du auf deine Gemeinde gibst, Herr. In dieser Zeit, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, danke, Herr. Sein Herz ist offenbar, sein Herz ist hier. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst vielleicht für dich selber, du sagst, ja, ich fühle mich aber noch fern. Ja, ich bin noch fern von diesem Herzen Gottes. Ja, ich bin noch nicht wirklich angekommen. Ja, ich bin noch wie getrennt von meinem himmlischen Vater. Du hast vielleicht nicht diese Gewissheit, dass du, wenn du heute sterben würdest, dass du dann im Himmel beim Vater wärst. Was nicht diese Gewissheit. Die Bibel sagt, wir können Gewissheit haben. Wir können Gewissheit haben. Römer 8, Vers 16 sagt, dass der Geist Gottes, wenn wir Kinder Gottes sind, gibt uns der Geist Gottes, unserem Herzen, Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Aber vielleicht bist du hier heute und du hast nicht dieses Zeugnis in deinem Herzen, dieses Zeugnis der Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist, dass du erlöst bist, dass wenn du heute sterben würdest, dass du dann bei ihm bist. Ich sage dir, heute soll sich das ändern. Heute wird sich das ändern, weil die Bibel sagt, wer ihn aufnimmt, wer Jesus aufnimmt als seinen persönlichen Herrn und Erlöser, dem gibt er die Gewissheit, die Sicherheit, die Fähigkeit, die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Und du wirst hier weggehen mit dieser Gewissheit, mit diesem Zeugnis der Gewissheit. Wer ist hier heute Morgen, du sagst, ich habe noch nicht diese Gewissheit, noch nicht dieses Zeugnis im Herzen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle mit dir und für dich persönlich beten. Streck einfach deine Hand aus, wenn du sagst, ja, ich habe noch nicht diese Gewissheit. Heute sollst du Gewissheit haben. Es kann unterschiedliche Gründe geben, warum du noch nicht diese Gewissheit hast. Entweder hast du vielleicht noch nie Jesus in dein Herz aufgenommen, ja, noch nie bewusst zum Herrn deines Lebens gemacht, oder du hast es mal getan, aber du bist wieder weggekommen, du hast ohne ihn gelebt, hast vielleicht in Sünde gelebt und du brauchst einen Neuanfang. Oder aber du lebst gerade aktuell in Sünde und du hast noch nicht Jesus um Vergebung gebeten. Du brauchst Umkehr, du brauchst Buße. Dann ist einfach auch das für dich, weil dann bist du in dem Moment getrennt von ihm. Aber er möchte das aufheben, er möchte dich neu verwurzeln. Ja, es kann auch sein, dass du vielleicht wirklich ein Geist der Verdammnis auch in deinem Herzen wirkt und der dir immer einredet, du bist nicht errettet. Auch dann möchte ich heute für dich beten, weil jeder, der heute hier ist, soll wirklich diese Gewissheit haben in seinem Herzen. Jawohl, ich bin ein Kind Gottes. Wenn ich heute sterben würde, dann wäre ich bei ihm. Halleluja. Und deswegen einfach gerade jetzt, ich möchte jetzt mit jedem und für jeden beten, der sagt, nein, ich habe noch nicht diese Gewissheit. Deswegen bete da für mich, Pastor Georg. Und da, wo du bist, einfach ganz schnell, streck deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Und wir wollen jetzt gleich zusammen beten. Wenn du hier live vor Ort bist, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Ich schaue rum, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, da hinten ist noch jemand da, der sagt, jawohl, bet jetzt für mich, nimm mich mit hinein in dieses Gebet jetzt. Dann streck einfach deine Hand aus zu ihm. Gott ruft dich gerade jetzt, wenn du über Livestream zuschaust und du hast auch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, da wo du bist, streck einfach deine Hand aus zum Bildschirm und wir nehmen dich mit hinein jetzt gleich in dieses Gebet. Wir machen das fest jetzt hier gleich zusammen. Ist noch jemand hier vor Ort, der sagt, jawohl, Pastor Georg, nimm mich mit hinein in dieses Gebet. Vielleicht kämpft es noch in dir. Vielleicht sagst du, ja, ich will das mit mir selber ausmachen. Ich will mich da nicht outen oder so. Ich sag dir, das ist eine Lüge, die dir der Teufel einredet. Denn die Bibel sagt ganz klar, Jesus sagt, hey, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen. Vor meinem himmlischen Vater, sagt Jesus. Und deswegen einfach, wenn du sagst, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen, noch ganz schnell. Streck noch deine Hand aus. Ist noch jemand da, außer den beiden Händen, die ich gesehen habe hier im Raum, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen, dann einfach ganz weit, streck deine Hand aus und dann beten wir jetzt gleich zusammen und wir machen das zusammen fest, okay, streck einfach deine Hand aus, wir beten zusammen jetzt einfach ein Gebet, aber jeder, der jetzt dieses Gebet mitsprechen möchte, da wo du bist, streck deine Hand aus und lass uns mit ausgestreckter Hand dieses Gebet sprechen, okay, jeder, der das jetzt festmachen möchte, streck deine Hand aus, da wo du bist und wir beten zusammen, Halleluja, ja genau, halt sie ausgestreckt, jeder, der jetzt dieses Gebet mitbeten möchte, genau, Halleluja, halt sie ausgestreckt. Und lass uns zusammen beten, lass uns sagen, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus als meinen persönlichen Herrn und Erlöser gesandt hast. Herr, vergib mir, wo ich ohne Jesus gelebt habe. Vergib mir, wo ich gesündigt habe. Komm jetzt, Herr Jesus, in mein Leben, durch deinen Geist, und schenke mir diese Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. Danke, dass ich Vergebung habe durch dein Blut, Jesus. Ich nehme es jetzt in Anspruch für mich persönlich. Ich empfange es jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Jetzt empfängst du es. Und ganz schnell einfach, wenn du deine Hand gehoben hast, dieses Gebet mitgesprochen hast, komm ganz schnell zu mir nach vorne. Ich möchte dir einfach kurz die Hand auflegen, sodass du es empfängst und dass wirklich Jesus in dein Leben hineinkommt. Einfach jeder, der es mitgebetet hat, kommt einfach schnell nach vorne. Genau. Bringt sie einfach nach vorne. Ja, Halleluja. Gib mir mal einen kräftigen Applaus. Jeder, auch da hinten, da war auch jemand, der seine Hand gehoben hat. Komm einfach schnell nach vorne. Kommt einfach schnell nach vorne. Jeder, der seine Hand gehoben hatte, kommt einfach nach vorne und macht es einfach gerade jetzt fest. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. War noch jemand? Ja, genau. Kommt hier rüber. Genau, gehen wir vielleicht ein bisschen weiter hier rüber, so Richtung Mitte. Genau. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Amen. Okay. Jetzt bete ich einmal für euch alle. Vater, in dem Namen Jesu Christi danke ich dir, Herr, für alle diese Kostbaren, Herr, die jetzt nach vorne gekommen sind. Und du sagst in deinem Wort, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünde vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Und so spreche ich euch allen jetzt zu, euch ist vergeben. Und in dem Namen von Jesus breche ich jeden Geist der Verdammnis über euch. Und ich spreche euch gerade jetzt zu, in Jesu Namen. Du bist seine geliebte Tochter. Er hat an dir Gefallen gefunden. Nichts und niemand kann dich mehr trennen von seiner Liebe. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst ihm. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Danke, Jesus, Herr, wo dein Geist ist, da ist Freiheit, Herr. Ich danke dir, Herr, für den Geist der Freiheit, der in ihm übernimmt, Herr. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, für dein Wirken in seinem Leben, Herr. Oh, in dem Namen Jesu Christi, wir sind gesandt von dir, Gefangenenfreiheit auszurufen. So sage ich, jawohl, Freiheit in dem Namen von Jesus. Halleluja, Halleluja. In Jesu Namen, ich setze diese Gewissheit, diese tiefe innere Gewissheit jetzt frei. Jede hohe Gedankengebäude, ich nehme sie gefangen unter dem Gehorsam gegen Christus. Und ich sage in dem Namen Jesus, die Wahrheit ist, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, und wer mit seinem Mund ihn als Herrn bekennt, der wird errettet. In Jesu Namen, empfange diese Gewissheit in Jesu Namen. Halleluja. Empfangt diese Gewissheit jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Er liebt euch. Er liebt euch so sehr. Er liebt euch so sehr. Halleluja. Er liebt euch so sehr. Er liebt dich so sehr. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Er liebt dich so sehr. Oh, danke, Jesus, für deine Gegenwart, Herr. Oh, Rabasandara, komm, lass uns einfach mal alle, die ganze Gemeinde im Geist singen. Oh, danke, Herr, dass du alle, die hier vorne sind, gerade jetzt mit deiner Liebe füllst, Herr. Dass du sie alle füllst, jeden Einzelnen füllst, Herr. Mit deinem Geist, Herr, mit der Fülle deines Geistes, mit der Fülle deiner Liebe, Herr. Oh, mit der Fülle deiner Gewissheit, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, Jesus, wir lieben dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Und wenn ihr das möchtet, da sind jetzt noch ganz liebe Freunde hinter euch, die noch gerne bereit sind, für euch noch weiter zu beten. Okay? Einfach gerne noch weiter für euch beten möchten. Wer ist hier für Sie? Geht ihr schnell hin zu Ihnen? Genau. Halleluja. Genau, hier, die Sarah ist hier für Sie. Genau. Genau. Halleluja. Dann empfange noch persönliches Gebet. Hinter dir ist der Dieter, der für dich betet. Okay, kannst der Evi sagen, genau, und einfach mit ihr noch sprechen. Halleluja. Danke, Jesus, und einfach da beten. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus einen kräftigen Applaus. Wir können mit ihm einfach rübergehen in den Gebetsraum und einfach dort noch persönlich weiterbeten. Halleluja. Halleluja. Jetzt lass uns mal den Freudenruf hören über einen, der umkehrt und Jesus annimmt in seinem Herzen. Lass uns mal den Freudenruf hören. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Yes, Lord. Amen. Amen. Amen. Und jetzt, ihr Lieben, wollen wir gleich an der Stelle wollen wir eine Sammlung zusammen einnehmen. Und zwar hatte ich so auf dem Herzen, dass wir wirklich heute eine Sammlung einnehmen für die Ernte. Das heißt, wir wollen eine Sammlung einnehmen, die wir heute komplett investieren in evangelistische Aktionen und Projekte, ja, Mission. Das heißt, wir wollen säen, einen Teil von heute, dieser Sammlung heute wollen wir säen in die Mission unter Juden in Israel. Einen weiteren Teil wollen wir säen in Mission unter den Nationen. Gott wird uns einfach bestimmte Projekte dafür zeigen und wir wollen alles, was heute gegeben wird, wollen wir in die Evangelisation und Weltmission geben heute. Das heißt, heute säst du ein Ernte-Saatkorn. Das, was du heute gibst, säst du in die Ernte hinein. Deswegen frag den Heiligen Geist, was darf ich heute in dein größtes Projekt, nämlich die Ernte hineinsäen. Was darf ich heute geben? Wenn du über Livestream zuschaust, werden dir Infos eingeblendet, wie du geben kannst. Du kannst die IBAN nutzen und überweisen, du kannst PayPal nutzen oder du kannst die Kreditkarte nutzen. Wenn du hier live vor Ort bist, dann geben wir jetzt gleich einmal durch und du kannst entweder in bar geben, wenn du Bargeld dabei hast, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die eine Hälfte in den Eimer reintun, die andere Hälfte, die mit der Kontonummer nimmst du nach Hause und überweist einfach den Betrag, den er dir gezeigt hat, in den nächsten Tagen. Einfach tu das, was er dir gezeigt hat. Lass uns wirklich in die Ernte säen. Auch da gilt, wer vielleicht mit Tränen sät, vielleicht zeigt dir der Heilige Geist wirklich ein Saatkorn, das dir vielleicht wirklich wehtut in dem Moment, auch ein Stück weit finanziell. Aber er sagt dir, hey, die mit Tränen säen, werden im Jubel ernten. Halleluja. Weißt du, deine Saatkörner machen einen ewigen Unterschied. Und das ist die Freude, die wir dabei haben. Also, mit Freude, lass uns geben. Halleluja. Wir geben die Eimer durch hier vor Ort, ihr über Livestream. Tut es, was der Heilige Geist euch gezeigt hat. Und während ihr gebt, ganz kurz ein paar Zeugnisse auch noch, was Gott getan hat. Jetzt am Freitag waren wir ja in Markt Oberdorf bei einem Chapter der Geschäftsleute, Christen im Beruf. Ungefähr 80 Leute waren da. Ungefähr zwischen 5 und 7 Leuten haben eine Entscheidung für Jesus getroffen, Jesus angenommen in ihrem Leben. Preist den Herrn, es sind viele Wunder passiert, Heilung passiert, war wirklich eine starke Präsenz und Gegenwart Gottes. Also vielen Dank für eure Gebete. Lasst uns Jesus dafür alle Ehre geben, für das, was er getan hat. Halleluja. Außerdem haben wir vom letzten Wochenende zum Beispiel ein Zeugnis hier bekommen, wo jemand schreibt, ich möchte ein Zeugnis vom vergangenen Wochenende geben. In der Versammlung am Samstagabend, ja, da haben wir Wunder freigesetzt, verschwand eine Schuppenflechte am linken Knie fast vollständig. Und als für die Ohren gebetet wurde, spürte ich, wie es spürbar lauter wurde und die Geräusche heller wurden. Halleluja. Das heißt, Gott hat seine Ohren geöffnet. Danke, Jesus. Die Gegenwart von Jesus verändert wirklich alles in unserem Leben. An euch alle von uns aus Hannover noch einmal ein herzliches Dankeschön für die vielen Vorbereitungen, Organisationen und so weiter, die für ein solches Treffen nötig sind und um solche tiefe Erfahrungen in der Herrlichkeit Gottes machen zu dürfen. Amen. Danke, Jesus, dass du diese Menschen berührt hast, Herr. Halleluja. Preist den Herrn. Ein anderes Zeugnis ist von dem letzten Einsatz, den wir in Hamburg hatten. Da hatten wir am Montag einen Glory Life Intensivabend dort bei Glory Life Hamburg. Und da schreibt eine Frau, sie schreibt, während des Intensivabends konnte ich zum ersten Mal den Frieden Gottes wirklich spüren. Es wäre so, als wenn eine goldene Flüssigkeit in meine zerschmetterte Seele gegossen und ich mit ihr aufgefüllt würde. Ich war im Zentrum des Kreuzes angekommen und völlig eins mit Gott und voller Vertrauen, Sicherheit und Geborgenheit. Danach habe ich mich jahrzehntelang gesehnt. Es ist ein Geschenk. Ich weiß jetzt, dass ich gerufen bin, anderen traumatisierten Menschen beizustehen, die sich sehnlichst nach der Heilung ihres weißen Herzens und nach der Beziehung zu ihrem himmlischen Vater ausstrecken. Denn Trauma hat nicht das letzte Wort. Jesus ist der Sieger. Amen. Ist das nicht stark? Weißt du, gerettet sein, hat mal ein Evangelist gesagt. Ich weiß gar nicht, welcher es zuerst gesagt hat. Aber gerettet sein bringt Retter Sinn. Amen. Sagen wir zu einem Nachbarn, gerettet sein bringt Retter Sinn. Halleluja. Und dann habe ich diese Woche auch mal wieder ein ermutigendes Zeugnis bekommen, und zwar darüber, was unsere englischsprachigen Fernsehsendungen bei Sidroth immer noch auslösen. Meine Sendungen sind ja immer noch jeden Samstag in dem Kanal It's Supernatural Network, werden weltweit im Fernsehen ausgestrahlt. Und hier schreibt jemand, eine Elisabeth Simpson Hernandez aus den USA, schreibt hier, Thank you, Dr. Carl, for your program on ISN. Also danke, Dr. Carl, für dein Programm auf It's Supernatural Network. Ich tue es jetzt einfach direkt übersetzen. Ich verpasse es nie und ich freue mich jeden Samstag darauf. Danke für deine Gebete, deine Lehren, deine Updates von Gott über seine Herrlichkeitszone. Ich brauche diese Herrlichkeit und seine geistliche Weisheit und sein Verständnis. Und ich schätze es so sehr, dass du uns lehrst und uns, Shepherds heißt, also dass du uns hirtest sozusagen, also hineinhirtest in seine Herrlichkeit. Gott segne dich reichlich und mächtig. Danke noch einmal. Halleluja. Das freut mich immer, wenn ich auch höre, was auch die Fernsehsendungen auslösen. Wir haben übrigens jetzt, da haben wir ein Bild auch, jetzt seit 2 Wochen werden unsere Fernsehsendungen, das sind die Sonntagsgottesdienste, alle 14 Tage hier im rumänischen TV ausgestrahlt. Ja? Alpha Omega TV, da ist jetzt seit 2 Wochen sind unsere Gottesdienste dort oder seit, ja, seit 10 Tagen, glaube ich, ist es jetzt. Genau, werden sie ausgestrahlt und sie werden alle 14 Tage dort ausgestrahlt. Preis den Herrn. Also, das Evangelium verbreitet sich auf der ganzen Welt. Amen. Halleluja. Preis den Herrn.